Stand einst unterm Fenster einer schönen Senorita und sang leis, so wie überall das kleine Pfenniglied. Schenkst du mir nur einen Pfennig? Sing ich dir das Pfenniglied. Plötzlich fiel aus dem Fenster eine dunkelrote Rose. Da sang ich: Senorita, was du wünschest, das geschieht. Schenkst du mir ein Herz voll Liebe? Sing ich dir ein Liebeslied. In der Nacht hab ich ihr meine Lieder von Liebe gesungen. Und am Morgen darauf war mein Glück wie ein Traumbild entsprungen. Durch die langen grauen Straßen und sing leis in der Dämmerung das kleine Pfenniglied. Schenkst du mir nur einen Pfennig? Das Pfenniglied, sing ich dir das Pfenniglied, sing ich dir das Pfenniglied.